Kundgabe 5492. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.09.1952. Abendmahl. Brot und Wein. So tretet zum Tisch des Herrn in gläubiger Andacht. Versammelt euch in meinem Namen und nehmet mein Brot und meinen Wein in Empfang. Höret mein Wort an, das ich von oben euch zuleite, durch meine Diener, das Wort, das ich selbst zu euch rede, die ihr mich vernehmen wollet. Und eure Seele wird Stärkung erfahren, sie wird sich laben am Quell des Lebens. Ich selbst reiche ihr Brot und Wein dar, die Nahrung, die sie benötigt, um zur Vollendung zu gelangen. Es ist das Manna, das vom Himmel euch geboten wird, die rechte Speise für euch, und nichts auf Erden kann diese Himmelsspeise ersetzen. Und die Seele, die zuvor krank war und schwach, wird gesunden und stark werden. Ich selbst, als Arzt und Heiland aller Kranken und Schwachen, gebe euch wahrlich das beste Heilmittel. Denn ich weiß, was der Seele fehlt. Ich weiß auch, was allein ihr helfen kann. Mein Wort, das die direkte Ausstrahlung meiner selbst ist. Mein Wort, das Licht und Kraft ist und das ihr Menschen dringend benötigt, wollet ihr auf Erden eure Lebensaufgabe erfüllen, zu werden, was ihr einst waret, zu Anbeginn. Euch ist, wenn auch aus eigenem Verschulden, alles verloren gegangen, was euren göttlichen Ursprung verriet. Ihr habet euch alles dessen entäußert, was Merkmal ist eines göttlichen Wesens. Ihr seid schwach und elend, verfinsterten Geistes und kraftlos geworden. Ihr habet keine Erkenntnis und könnet darum auch nicht mehr tätig sein, in der Weise, wie es eure einstige Bestimmung war. Ihr könnet aber auch nicht vergehen. Ihr könnet euch nicht auflösen in nichts, sondern ihr bleibt als geistige Wesen bestehen, nur in einem Grade der Unvollkommenheit, die euch völlig unfähig macht, tätig zu werden nach meinem Willen. Ich will aber nicht, dass ihr in diesem Unvollkommenheitsgrad bleibet. Ich will euch helfen, wieder zu dem zu werden, was ihr einst waret. Und ich will euch daher in einem schon erreichten Reifegrad das zuführen, was euch zu gänzlich anderen Wesen formen kann. Ich will euch Kraft und Licht vermitteln. Ich will euch eine geistige Nahrung zuführen, die gleich Brot und Wein eurer Seele das Leben erwecken kann, die in tiefem Schlaf liegt und wieder erwachen soll zu meiner und ihrer eigenen Freude. Ohne Nahrung, ohne Kraftzufuhr wird sie niemals sich erheben können. Doch sie darf sich ständig laben am Brot des Himmels. Und ein wahrhaft erquickender Wein wird ihr gereicht, der ihre Schwäche nimmt. Sie wird genesen von Krankheit und Schwäche. Sie wird zu neuem Leben gestärkt, so wie ihr Menschen nur immer an meinen Tisch tretet, den ich mit Gaben meiner Liebe ununterbrochen decke. Meine Diener werden euch Brot und Wein reichen aus den Himmeln, und also werdet ihr das Abendmahl halten mit mir und ich mit euch, so ihr mich nur eintreten lasset zu euch, wenn ich anklopfe, so wie ihr Ohr und Herz öffnet, um meine Liebegaben anzunehmen. Denn ich will es, dass ihr gesundet an euren Seelen. Ich will, dass alle Schwäche von euch abfallet, dass es Licht und Hell in euch werde, was nur geschehen kann, so ihr euch von mir selbst speisen und tränken lasset, so ihr mein Wort anhöret, das euch von oben geboten wird, und so ihr dieses mein Wort auch befolget. So ihr die Kraft des Brotes und des Weines auf euch wirken lasset, so ihr lebet nach meinem Wort ein Leben in Liebe zu mir und zum Nächsten. Dann seid ihr in Wahrheit meine Gäste, mit denen ich das Abendmahl halte. Dann nehmet ihr Brot und Wein entgegen, und ihr werdet nun nicht mehr tot sein im Geist. Ihr werdet leben in Ewigkeit. Amen.